Guten Tag, meine Damen und Herren. Dieser Vortrag beschreibt, wie ich mir langsam der Wahrheit bewusst wurde, während ich ein Buch schrieb über die Grausamkeiten gegen Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg. Meine Freunde in Deutschland, Heidebrand, Alfred Zips, Gerd Schulze-Wohnhof, Richard Müller und viele andere, haben diesen Vortrag ermöglicht. Danke. Unter den Deutschen, die im deutsch-kanadischen Kongress organisiert sind, möchte ich gern auch Toni Bergmeier und Ernst Friesel danken. Meine Glückwünsche an die Gesellschaft für freie Publizistik zu ihrem 50. Jahr des Dienstes an einem hohen Ideal und mein Dank auch an Sie alle für diese wunderbare Möglichkeit. Vor vielen Jahren, als ich an der Universität Toronto russische Geschichte studierte, hatte ich einen Traum. Ich stand neben dem ländlichen Siedlungsghetto, in dem der Zar im 19. Jahrhundert die aufrührerischen Juden zusammengefasst hatte. Die Juden sagten zu mir, bitte helfen Sie uns. Plötzlich wurde ich unermesslich groß, so dass ich über den Horizont sehen konnte, bis zu den Türmen des Kreml, und meine Stimme reichte über tausende Kilometer hinweg, als ich dem Zaren zurief, lassen Sie diese Leute gehen. Sympathie für Unterdrückte, die in mir als jungem Menschen so stark war, trieb mich auch in viel späteren Jahren an, als ich 1986 Nachforschungen über einen Franzosen namens Raoul Laporterie anstellte, der als Bürgermeister einer kleinen Stadt in der Nähe von Bordeaux in den Jahren 1940 bis 1944 Flüchtlinge vor den Konzentrationslagern im Osten gerettet hatte. Als Bewunderer von Mahatma Gandhi fühlte ich mich zu Laporterie hingezogen, weil er friedlich einer Tyrannei widerstanden hatte, so wie Mahatma Gandhi der britischen Herrschaft in Indien. Natürlich hasste ich die Deutschen, die die Feinde meines Landes waren, und die nach meiner Meinung unschuldige jüdische Flüchtlinge aus unehrenhaften rassischen Gründen verfolgten. Dieses Laporterie-Buch, das den Sieg ohne Gewalt ehrte, führte zur Aufdeckung eines Verbrechens gegen ein hilfloses Volk, gegen Sie, gemeint Sie, die Deutschen. Wenn Sie sich wundern, wie dieser Kanadier, ein Ausländer, der nicht einmal Deutsch sprechen kann, in verborgene Ereignisse der deutschen Geschichte eindringen konnte, lassen Sie mich zuerst darauf hinweisen, dass meine Familiengeschichte der ihrigen sehr ähnlich ist. Meine Eltern wurden in ein heute weit entfernt liegendes Reich des 19. Jahrhunderts hineingeboren, das sie und dementsprechend ihre Kinder formte. So ging es auch ihren Eltern und Großeltern. Ihr Reich war das Deutsche Reich, meines das Britische. Beide Reiche waren wohlhabend, stolz und monarchisch organisiert. Sie legten Wert auf Wissenschaft, Ausbildung und Morallehren. Sie trieben unter günstigen Bedingungen umfangreichen Handel miteinander. Sie wurden im Innern durch enge Familienbande zusammengehalten, sowie nach außen miteinander durch die Familienbande ihrer Herrscherhäuser. Es gab keine althergebrachten Grenzstreitigkeiten, die sie trennten, und keinen schwelenden Groll, der aus früheren Generationen herrührte. Auf beiden Seiten spielte man Fußball, aß Wurst, hatte eine protestantische Staatsreligion, trank gutes Bier und misstraute den Franzosen. Wenn irgendwo zwei Nationen es verdienten, als reich, glücklich und gesichert bezeichnet zu werden, so waren es Großbritannien und Deutschland um 1900. Die Industrialisierung im jeweiligen Heimatland und die Ausbreitung der zwei Reiche in die Welt führten dazu, dass die Einwohner im Heimatland sich nicht mehr selbst ernähren konnten ohne Zufuhr von außen. Diese Schwäche machte die Herrschenden besorgt, so dass in jedem von uns eine Kämpfernatur eingepflanzt wurde. Ein Kämpfer, der gelehrt wurde, zu boxen, zu fechten oder Hockey oder Fußball zu spielen und vor allem sein Land zu lieben, was in Wahrheit bedeutete, seinen Herrschern zu gehorchen. Wir Kämpfer wurden 1914 und 1939 aufgerufen, für unsere Reiche zu kämpfen. Und als wir das taten, verloren wir sie. Den meisten von uns wurde beigebracht, der Krieg finde nicht für selbstsüchtige Zwecke statt, sondern für etwas Größeres und Schöneres wie Freiheit, Demokratie oder die Unantastbarkeit der Rasse. Dies erwies sich als völlig unwahr während des ersten Weihnachtsfestes im Ersten Weltkrieg, als britische und deutsche Soldaten spontan das Feuer einstellten, aus ihren Gräben kletterten, Weihnachtslieder sangen und Geschenke austauschten. Die meisten Historiker ordnen die europäischen Kriege als Teil der Geschichte ein. Ich sehe das anders. Krieg ist das Gegenteil von Geschichte. Er ist das Ende der Geschichte. Der Krieg beendet den geduldigen Aufbau von Familien, unterbricht vernünftiges Handeln und Liebe, beendet alle Akte von Freundlichkeit, Intelligenz, Zusammenarbeit, Handel, Erfindung, Medizin, Ackerbau und Kunst, aus denen die Kultur hervorgeht. Mich hatte man, als ich während des Zweiten Weltkrieges aufwuchs, die Ideale der Demokratie und des Aussprechens der Wahrheit gelehrt, so dass sie meine Überzeugungen und Werte beherrschten, als ich 1986 meine Nachforschung über La Porterie begann. Aber diese Ideale gerieten sogleich in Gefahr bei meinen ersten Entdeckungen von Grausamkeiten gegen deutsche Kriegsgefangene. Die Berichte über die Kriegsgefangenenlage kamen zufällig zu meiner Kenntnis durch zwei Deutsche, Hans Görz und Adam Heil. Beide waren 1945-46 Kriegsgefangene der Franzosen gewesen, aber 40 Jahre später, zu Hause in Deutschland, lehnten sie es so deutlich ab, über ihre Gefangenschaft zu sprechen, dass sie mich nur sehr zurückhaltend empfingen. Heil lehnte es rundum ab. Görz war nur bereit, über den Zeitabschnitt seiner zivilen Zwangsarbeit bei Monsieur La Porterie 1945-47 zu reden. In den ersten zwei Stunden unseres Interviews sagte er nichts über das französische Lager, in dem er gefangen gehalten worden war. Aber als ich gehen wollte, entfuhr ihm ein Stichwort. Er sagte ganz unvermittelt, dass Raoul La Porterie sein Freund sei. Ich fragte, warum? Und Görz sagte, er hat mich aus diesem Lager herausgeholt. Und ich fragte, was war los mit diesem Lager? Er sagte, 25% der Männer in dem Lager starben in einem Monat. Ich fragte weiter, aber er lehnte es ab, mehr zu sagen, außer dass die Todesursachen Verhungern, Krankheit und Schwäche gewesen waren. Als meine Nachforschungsergebnisse meinen Idealen alle paar Wochen mehr widersprachen und auch mein Geld für diese Nachforschung fast völlig aufgebraucht war, wurde ich immer nervöser. Nachdem ich angefangen hatte mit der Idee, einen Heiligen unserer Tage, La Porterie, zu beschreiben, fand ich mich jetzt abgelenkt von diesem Ziel hin zu einem ganz widersprechenden Buch über die ausgedehnten Verbrechen, die von den Staaten begangen worden waren, die sich selbst darstellten als die Sieger in dem Zitat, einzigen guten Krieg und als Zitat, die größte Generation. Ich war in einem moralischen Dilemma und auch in einer Finanzkrise. Ich konnte es mir nicht leisten, aufzuhören. Ich konnte es mir nur leisten, weiterzumachen, bis zum Ende, in der Hoffnung, durch eine Veröffentlichung wieder Geld hereinzuholen. Schließlich wurde mir klar, dass ich ohne Rücksicht auf Geld und auf die Zerstörung meiner persönlichen Überzeugung fortfahren musste, weil ich dabei war, ein schwerwiegendes Verbrechen zu entdecken und weil eines unserer sinnvollen Gesetze vorsieht, dass wer einen Verbrecher verbirgt, sich der Beihilfe zum Verbrechen schuldig macht. Mein Gewissenskonflikt endete, weil das Gesetz von mir verlangte, das zu tun, was ich als Schriftsteller ohnehin tun wollte, die ganze Geschichte zu Ende erzählen. Das war keine journalistische Sensationsjagd. Obwohl die Entdeckungen selbst sensationell waren, widerstrebte ein Teil meines Innern dem Wissen, hasste es, die Entdeckungen zu machen, brachte meinen Verstand dazu, die Wirklichkeit des Geschehens zu leugnen und erfüllte mich mit Rätseln und Verwirrung. Dieser innere Widerstand wurde eine solche Gefahr für die Genauigkeit meiner Arbeit, dass ich kürzer treten und versuchen musste zu verstehen, was mit mir geschah. Mir wurde klar, dass meine Verwirrung herrührte von meinem Abscheu, die Zahl der verborgenen Toten aufzudecken. Aufzudecken, dass sie im Verborgenen gestorben waren, kam ihrer erneuten Ermordung gleich. Es war, als ob sie nicht tot wären, sondern nur vermisst. So lange, bis ich sie endgültig tötete, indem ich ihr Schicksal aufdeckte. 1986 interviewten meine Assistentin Janice Dunlop und ich ein Dutzend französischer Bauern in der Nähe von Buglos, die dazu herangezogen worden waren, die Gefangenen zu bewachen. Diese französischen Bauern beschrieben unter Tränen das Grauen, das die Deutschen in diesen Gefangenenlagern zu erdulden hatten. Dieser Begriff Grauen kennzeichnete für mich von jetzt an zwei Arten von Todeslagern, französische Lager und deutsche Lager. Sobald wir von dem Unheil in den französischen Lagern wussten, sagte mir Janice, sie zögere sehr, die Arbeit fortzusetzen, weil das als Sympathie für die Deutschen erscheinen würde. Als junge aufstrebende Filmproduzentin in Kanada und als Tochter einer jüdischen Mutter hatte sie den Eindruck, sie würde ihre künftige Karriere in der Welt des Films schädigen und würde sicherlich ihre Mutter verletzen. Sie erklärte sich aber bereit, noch für einige Monate weiterzuarbeiten. Ich habe ihr hier einen anderen Namen beigelegt, weil sie es ablehnt, mit dieser Arbeit in Verbindung gebracht zu werden. Nach nur einigen Tagen der Arbeit und einer Reihe Interviews wusste ich, dass die Alliierten nach dem Krieg ein gigantisches Verbrechen gegen die Deutschen begangen hatten und dass dieses unter Deutschen weithin bekannt war, aber nur zwischen vertrauten Freunden erörtert wurde, nicht in den Medien oder in den Geschichtsbüchern. Ich erfuhr auch, dass die einzigen zuverlässigen Quellen für dieses Geheimnis Augenzeugenberichte waren, nicht Schriftsteller, Bücher, Priester, Professoren oder Regierungsbeamte. So stellte ich zu meinem Erstaunen nicht nur fest, dass dieses riesige Verbrechen von den Demokratien begangen worden war, sondern auch, dass es von der deutschen Regierung nicht erwähnt wurde und dass es keine öffentliche Erörterung darüber gab in Deutschland. Während dieser ersten Tage meiner Entdeckung 1986-87 war ich gleichzeitig bewegt von Freude, von Furcht und von Mitleid. Ich freute mich, eine große Story entdeckt zu haben, die zu einem berühmten und wichtigen Buch führen würde. Ich fürchtete die Folgerung für mich und mein Land, wenn ich dieses Buch schreiben würde. Und ich bedauerte die französischen Bauern, die herangezogen worden waren, um ihre deutschen Gefangenen zu quälen. Für die Gefangenen selbst empfand ich wenig, weil ich noch im Bann des Hasses war, der mir als Kind eingepflanzt worden war. Die Deutschen als ein Volk zu sehen, das meines Mitleids wert war, erschien mir fast als Verrat an dem, was man mir als Junge beigebracht hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie wichtig es für die Deutschen überall war, dass dieses wenig bekannte Geheimnis enthüllt wurde. Weil ich keine Vorstellung hatte, wie unberechtigt das Fehlen jeder öffentlichen Diskussion über diese Verbrechen war. Erst nachdem ich mit vielen Deutschen zusammengekommen war, die mir erzählten, wie viel die Geschichte der Rheinwiesenlager ihnen bedeutete, begann ich mit ihnen, den Deutschen, zu fühlen, in ihrer Unwissenheit, in ihrem Leid, ihrem Identitätsverlust und unserer grausamen Unterdrückung ihres Bedürfnisses nach Wissen und nach offenem Aussprechen der Wahrheit. Wenn sie sich öffentlich äußerten, dann wurden sie zugeschüttet mit Lügen darüber, was ihre Vorfahren getan hatten, um den ganzen Teufelskreis von Krieg, Niederlage, Sieg und Vergeltung zu starten. Und sie werden es noch heute. Während ich diese Worte ausspreche, stehe ich hier in Bewunderung und Erstaunen vor dem, was sie als Deutsche durchlebt haben, was sie durchlitten haben und überlebt haben und die Bestrafung, die sie erlitten haben, für Sünden, die sie begangen haben und für solche, die sie nicht begangen haben. Wie mein Freund Richard Matthias Müller sagte, Deutschland ist das einzige Land in der Geschichte, wo man sich freiwillig entschuldigt hat für Verbrechen seiner Vorfahren. Und nicht nur entschuldigt, sondern enorme Summen gezahlt hat an Opfer, wirkliche und vermeintliche. In meiner Kindheit in jenem weit entfernten Reich, das das Britische Reich hieß, lernte ich zwei verschiedene Begriffe, die dasselbe bedeuteten, Deutschland und Feind. Diese Einheit aus zwei Begriffen war eine dunkle Bedrohung im Osten, sehr bedrohlich für mich und meine Familie, eine drohende Macht fern in Europa und doch auch gegenwärtig in meiner Straße in Toronto. Deutschland 1939 bedrohte meine Familie. Mein Vater, der von 1914 bis 1918 gedient hatte, wurde nach Ottawa berufen. Meine Schwester und meine zwei älteren Brüder traten in die Streitkräfte ein. Der Vater meines Schulfreundes Bill Banting, Sir Frederick Banting, der den Nobelpreis für die Entdeckung des Insulins erhalten hatte, fiel im Krieg. In meiner jugendlichen Vorstellung von der Welt jenseits jenes Hauses meines Freundes Banting, von dem Lebensrettung ausgegangen war, breitete sich eine ungeheure Dunkelheit aus, wie ein Tornado, der mich, meine Freunde und meine Familie bedrohte. Die Dunkelheit, die von Deutschland ausging. Natürlich wurde mir nach einigen Jahren klar, dass eine große geografische Entfernung zwischen dem Ende meiner Straße und Deutschland lag. Aber ich begriff erst viel später, dass eine gewaltige geistige Entfernung meine Vorstellung von Deutschland vom wirklichen Deutschland trennte. So wuchs ich auf mit einem brutalen Hass und einer völligen Unwissenheit über Millionen meiner Mitmenschen. So wie fast jeder im 20. Jahrhundert. Die Tatsachen, die ich später erfuhr, über den Anstand, die Ehre und die Redlichkeit der Deutschen, zerstreuten meine Furcht vor ihnen nicht unmittelbar. Denn Furcht ist eine Empfindung, die aus dem Gefühl der Gefahr entsteht. Es ist eine große, ständige und offenbar unausweichliche Tatsache im menschlichen Leben, dass die Umstände, die das Leben formen, genauso wie die Knochen, die in der Jugend sich bilden, durch die Wirklichkeit nicht weiter geändert werden können. Oder wenn doch ein wenig geändert, dann zu spät, um noch Nutzen daraus zu ziehen. Was übrigens die seltsame Tragödie des Alters ist, wie ich genau weiß. Dies ist sehr klar in der Lage Deutschlands, einer friedensschaffenden Nation, die seit einiger Zeit die Bewunderung und Zuneigung der Masse der Menschen auf der Welt gewonnen hat. Aber Deutschland wird zur gleichen Zeit abgelehnt, missbilligt und gemieden von den Hohepriestern der Geschichte, von Politikern in aller Welt und von Buchschreibern, die noch die Mythen des Assis predigen. Deutschland wird in der UN-Charta als Feindstaat verdammt. Und Bestrafung für deutsche Verbrechen wird verlangt durch die Siegermächte, die gleichzeitig die völkermordenden Verbrechen leugnen, die sie selbst gegen Deutsche begangen haben. Wie konnte dies geschehen? Wenn Sie irgendeines der wenigen Bücher über die 5 Jahre deutsche Geschichte nach 1945 durchsehen, so werden Sie fast nichts finden über das, was in jenen Jahren wirklich geschah. Das ist so, weil die Wahrheit über die Bestrafung der Deutschen so entsetzlich ist, dass sogar die Alliierten es nicht ertragen, sie einzugestehen. Sie, die Deutschen, sind wirklich, wie Max Klar so treffsicher gesagt hat, ein Volk der verwundeten Seelen. Während ich meine Arbeit an beiden Projekten fortsetzte, La Porterie und die Kriegsgefangenen, und 1988/89 gleichzeitig Grausamkeiten von Deutschen, Franzosen und Amerikanern untersuchte, war mein Verstand in Aufruhr, hingezogen zu den Deutschen, aber mich ängstlich hütend, ihr Freund zu werden. Ich war im Zustand wie die Seele des Dichters Baudelaire in dem Gedicht »Die Blumen des Bösen«. Ich sah die Rheinlager von oben betrachtend, un grand tas de mort, einen großen Haufen Leichen. Es folgt das kurze Zitat von Baudelaire. Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de mort, et qui meurt sans bouger dans l'immense effort. Auf Deutsch, am Rande eines Sees aus Blut, unter einem großen Haufen Leichen, der ohne sich zu bewegen, unter schrecklichen Qualen stirbt. Ich sah die Deutschen, die vorher die Peitsche geschwungen hatten, nun weggeduckt unter der Peitsche. Und wofür ich sie gehasst hatte, weil sie es ihren Opfern antaten, dafür verachtete ich nun die Sieger, die es ihnen antaten. So war ich selbst nun mein Feind geworden, weil ich eins war mit den Siegern. Die Hand, die Peitsche hielt, war meine eigene. Diese Erkenntnis schlich sich heimlich wie ein Dieb in meine Seele in einem Abend in einer Stadt am Rhein. An einem warmen Maiabend 1986, als Janice und ich das Restaurant, wo wir zu Abend gegessen und etwas Wein getrunken hatten, verlassen hatten, gingen wir über den Marktplatz und betrachteten die Leute, die Hand in Hand vorbeigingen, und die alten Fachwerkhäuser, die zugleich so deutsch und so englisch aussahen. Ich betrachtete mit Staunen diese alten Häuser, deren Fassaden und Giebel einander wie im Gespräch zugeneigt schienen. Als ich eine britische Stimme zu mir sagen hörte, sieht alt aus, nicht wahr? Ich stimmte zu und die Stimme sagte, sehen Sie mal nach unten. Ich stand auf einer Bronzetafel, die auf Deutsch und Englisch etwa folgende Worte trug. Diese Stadt wurde durch Luftangriff zerstört in der Nacht des 22. Mai 1943. Natürlich hatte ich von den Bombenangriffen während des Krieges gewusst, denn meine Schwester, die ich verehrte, die eine Heldin in unserer Familie und in unserem Land war, war Staffelkapitän einer Einheit der Frauenabteilung der kanadischen Luftwaffe gewesen auf einem großen Bomberfliegerhorst in Yorkshire und hatte zweifellos mitgeholfen, diesen Angriff zu planen. Beachten Sie bitte, dass die Gedenktafel in Deutsch und in Englisch beschriftet war. Und trotzdem stand da kein weiterer anklagender Satz, wie etwa, diese Stadt wurde zerstört durch Brandbomben, die dazu bestimmt waren, Zivilisten zu töten. Auch wurde nicht erwähnt, dass Frauen und Kinder getötet worden waren. Nur die offensichtlichste der traurigen Tatsachen. Diese Stadt wurde aus der Luft zerstört. Als ich dort stand, fühlte ich mich plötzlich eins mit den kanadischen Bomberpiloten. Ich sah mich hoch über die Stadt fliegen und herabsehen auf die Brände, die von unten heraufleuchteten. Zuerst war mir schwindelig davon, dass ich so weit zurückdachte in jene Zeit und vielleicht auch von dem Wein beim Abendessen. Mir wurde klar, dass meine Schwester, die eine Heldin für mich gewesen war, zumindest für jene Tage im Krieg zu den Feinden gehörte, die die Peitsche über den sich duckenden Deutschen schwangen. Dies und meine anderen Entdeckungen machten mich misstrauisch gegenüber unseren Führern, besonders Churchill und Roosevelt, die die Ideale verraten hatten, von denen ich naiv glaubte, dass wir sie im Krieg verfolgten. Ich wurde zornig gegen unsere Führer, die meinen Vater, meine Schwester und meine Brüder getäuscht hatten. Dieser Zorn veranlasste mich, ein Buch zu schreiben mit höhnischen Sticheleien, das unsere verräterischen Führer bloßstellte. Der ausgezeichnete englische Historiker M.R.D. Foote von der Universität Oxford schrieb mir einen Brief, in dem er den Zorn in meinem Buch bedauerte. Ich antwortete ihm, ich könnte nicht verstehen, wie jemand, der die Forschungen unternommen hätte wie ich, nicht ein großes Gefühl des Verratenwerdens empfinden müsste und dass das wohl geeignet sei, zornig zu lachen. Und dem hätte ich nachgegeben. Und ich war ebenso zornig, auf sehr persönlicher Ebene, weil man das meiner Schwester angetan hatte, die meine Heldin war. Sie konnte nicht länger meine Heldin sein. Das war schmerzhaft. Denn mein ganzes bisheriges Leben hatte ich sie verehrt, zu ihr aufgeblickt und sie geliebt. Das tue ich immer noch, wenn ich verurteile, zu welchen Taten sie und ihre Generation hingeführt worden sind. Ich kann diesen Widerspruch nicht auflösen. Also ist es eine Qual, die ich ertragen muss. Das ist Teil des Schmerzes, den wir erleiden, wenn wir dahin kommen, euch Deutsche zu verstehen, und daher euch zu mögen. Dahin gekommen zu sein, euch, meine Feinde, zu verstehen, hat mir gezeigt, wie man versteht und vergibt. Sogar denen in Deutschland, wie der Antifa, die meine Sponsoren schikanieren, meine Bücher in Verruf bringen, Drohungen gegenüber den Orten meiner Veranstaltungen ausstoßen, meine Post stehlen, und mich gegenüber meinen Verlagen und Agenten anschwärzen. Mein anfänglicher Zorn in jedem Jahr diente zum Teil aber auch einem ganz bestimmten Zweck. Da ich wusste, dass unter den Siegermächten immer noch eine weit verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber dem deutschen Leid und der Wahrheit existiert, dachte ich, mein berechtigter Zorn könne wie ein Priester den Tempel reinigen, um andere im Westen aufmerksam zu machen auf den Verrat an unseren Idealen und an unseren jungen Soldaten. Ich war auch zornig, weil die Historiker unserer Zeit diese große tragische Geschichte verborgen und es mir überlassen hatten, sie zu erzählen. Es war gleichzeitig schmerzlich und befreiend, die Helden jener Zeit bloßzustellen. De Gaulle, Eisenhower, Roosevelt. Die, wie ich gedacht hatte, unsere überlegenen westlichen und angelsächsischen Werte verteidigt hatten. Etwa um die Zeit, als die Nachforschungen ohne jeden Zweifel nachwiesen, dass die Amerikaner den unnötigen Tod von mehr als 750.000 Kriegsgefangenen verursacht hatten, sagte mir Janice, sie werde nicht länger teilnehmen an meinen Nachforschungen. Später verbot sie mir durch einen anwaltlichen Brief, ihren Namen in meinem Buch zu erwähnen oder auch nur ihr zu danken. Diese intelligente junge Frau fürchtete die Krankheit, die heute moralische Äquivalenz genannt wird. Dieser Ausdruck bedeutet, dass wenn irgendjemand in unserem Land Mitleid ausdrückt mit deutschem Leid während des Krieges oder danach, dieser Betreffende den Schmerz all der anderen leugnet, die unter den Deutschen gelitten haben. Das ist so absurd, dass ich diese Worte kaum niederschreiben kann. Aber es ist Tatsache. Und Janice hatte tiefe Angst davor. Zum Glück kam ich bald in Verbindung mit einem älteren amerikanischen Militärhistoriker, Ernest Fischer, Oberst der US-Armee und Verfasser des offiziellen US-Armee-Kriegsgeschichtswerkes über den Feldzug in Italien. Fischer glaubte, was ich schon aufgedeckt hatte, über die französischen Lager und führte mich 1987, 88 durch die umfangreichen US-Armee-Archive zu der Entdeckung, wie seine eigene Armee die Kriegsgefangenen behandelt hatte. Dieser tapfere, weise und bescheidene Mann ist ein Beispiel dafür, wie Nichtachtung des eigenen Ergehens den wichtigsten Teil der Tapferkeit eines Führers bildet. Ernest Fischer, der selbst deutscher Abstammung ist, zeigte mir durch sein standfestes persönliches Beispiel, dass die Ideale, die ich für so beschädigt gehalten hatte, in ihm weiterlebten, unberührt durch den Krieg. Unsere Führer hatten diese Ideale in Propaganda verwandelt, um uns zu beherrschen. Aber diese Ideale waren nie die Richtlinie für unser Handeln gewesen, weil kaum jemand an sie glaubte. Aber Fischer tat es und er handelte danach mit erheblichen persönlichen Nachteilen. Er erlitt, was Janice Dunlop befürchtet hatte. Mit Fischers tatkräftiger Unterstützung wurde das Buch 1989 fertiggestellt und gleichzeitig veröffentlicht in Kanada als Avalosis und in Deutschland als Der geplante Tod. Die weit verbreitete und intensive Reaktion in Deutschland überraschte mich, weil sie so weitgehend persönlich war und nichts mit Geschichtsschreibung und Forschung zu tun hatte. Sie war gefühlsmäßig und von Herzen empfunden. Viele Leute hier und in anderen Ländern schrieben mir oder riefen an oder sandten E-Mails, um zu sagen, wie viel das Buch für sie bedeutet hat. Viele von ihnen waren Männer, die am Rande des Todes gestanden hatten, die ihre Identität oder ihr Land verloren hatten, die abgeschnitten gewesen waren von Familie und Freunden und die vom Lager der Sterbenden ins Land der Toten zurückgekommen waren. Es gab offensichtlich weder für sie noch irgendjemanden eine Hoffnung in jener Stunde null. Und wir Siegermächte verboten ihnen sogar das Auswandern. Wir ließen ihre Kinder verhungern und wir lehrten ihre Kinder Lügen oder gar nichts über das wichtigste Ereignis der deutschen Geschichte. Wenn sie irgendetwas lernten, dann war es, dass sie schuldig seien am Holocaust und am Ausbruch des Krieges. Die Kinder lernten, ihre Eltern und Großeltern zu hassen und alles zu verachten, was zu glauben ihren Vorfahren in deren Schulen gelehrt worden war. Ein amerikanischer Beobachter schrieb, von 1945 bis Mitte 1948 sah man den voraussehbaren Zusammenbruch und die Zerstörung eines ganzen Volkes. Deutschland erlitt eine physische und psychische Verwundung ohne Beispiel in der Geschichte. Das sind die Worte von Oberleutnant zur See Albert Behnke von der US-Marine, der Angehörige der Besatzungsmacht war. Wahrscheinlich nie zuvor in der Geschichte war eine solche Verwüstung über Geist und Körper eines Volkes hereingebrochen. Nie hatte eine geistige Gewalt die Gefühle und Gedanken eines zivilisierten Volkes so verbogen. Körperliche Bestrafung erwartete alle, die gegen diese geistige Zerstörung protestierten. Und dann plötzlich kam aus dem Lande eines der westlichen Verbündeten, die die Urheber dieses Hasses gewesen waren, ein Buch, Der geplante Tod, das der Welt erzählte, was ihm geschehen war. Diese plötzliche Enthüllung verwirrte auch einige starke Geister. Einer, Johannes Heising, ein Mönch, der Kriegsgefangener im Lager Remagen-Sinzig gewesen war, hatte ein Buch über seine Erlebnisse veröffentlicht. Heising hatte dabei die Tatsache weggelassen, dass er eines Nachts einen Bulldozer ins Lager Remagen hatte fahren sehen, der seine Schaufel in eine Gruppe lebender Menschen senkte, die sich in den Erdlöchern zusammendrängten. Die sterbenden Männer stöhnten, andere schrien, Mörder, Mörder. Als mein Buch mit der Beschreibung dieser Bulldozer-Szene herausgekommen war, fragte ein Freund von Heising, der mit ihm in jener Nacht im selben Lager zusammen gewesen war, warum er den Bulldozer nicht erwähnt habe. Heising antwortete, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese grausige Tatsache aus meiner Erinnerung verdrängt habe oder sie nur wie einen Schatten sehe oder sie mit den Augen eines Freundes sehe. Wir bemühten uns, nicht das äußerste Leid und die sterbenden Kameraden zu sehen. Das sind die Worte eines guten und wahrheitsliebenden Mannes, der es nicht ertragen konnte, sich zu erinnern an das, was er erlitten hatte, weil es so furchtbar war. Aber sie drückten auch die Gedanken von Millionen Deutscher aus, nach der von den Siegermächten auferlegten Umerziehung. Wir wollten das Leid nicht sehen. Und ähnlich wollten wir Sieger das Leiden nicht sehen, das wir ihnen zufügten. Und sie, als sie Sieger gewesen waren, nicht das Leiden, das sie anderen zufügten. Das ist es, was Deutschland und uns gleichermaßen geschah. Die Wahrheit der Geschichte wurde aus unseren Gehirnen herausgewrungen. Wir haben sie gezwungen, die Zivilcourage aufzubringen, das zu betrachten, was sie getan hatten. Aber es gab niemand, der uns, die Siegermächte, zu diesem Akt der Zivilcourage trieb. Deshalb sind wir in diesem Punkt ärmer. Doch bevor wir uns darüber wundern und übereinstimmen feststellen, wie schrecklich alle Siegermächte waren, lassen Sie uns daran denken, dass dies in der ganzen Welt immer wieder geschieht, dass es seit Jahrhunderten geschehen ist, dass es jetzt geschieht und dass es immer wieder geschehen wird in der ganzen Welt, noch für viele Jahre und in allen Arten von Gesellschaften. Aber wir können es beenden. Wir haben überdauernde große Schätze an kultivierter Freundlichkeit in uns. Mitten in meinen Forschungen über die Schrecken der alliierten Lager fielen mir einige Tatsachen auf, die darauf hinwiesen, dass die Alliierten einerseits die ganze Bevölkerung in Deutschland verhungern ließen und andererseits gelegentlich Lebensmittel nach Deutschland sandten zur Ernährung deutscher Schulkinder. Die Hinweise darauf waren selten und so versteckt, dass es schwer war, sie für glaubhaft zu halten. Aber es gab sie und ich habe mich noch nicht vollständig damit auseinandergesetzt. So begann ich noch einmal neu und entdeckte die erstaunliche Geschichte, die in meinem nächsten Buch Verschwiegene Schuld, Crimes and Mercies, wiedergegeben ist. Meine geistige Weiterentwicklung von der Erzählung über die liebevolle Behandlungsweise des Raoul de Porterie, die verzerrt worden war durch die Gewaltanwendung der Sieger gegen Deutschland, nahm in diesem Buch Verschwiegene Schuld nun nochmals eine andere Wendung zu unerwartetem Wohlwollen der Alliierten. 1945-46 begannen die Kanadier und Amerikaner unter der Führung von Mackenzie King, dem kanadischen Premierminister, und von Harry Truman und Herbert Hoover, US-Präsidenten, ein Ernährungshilfsprogramm, das weltweit angelegt und ohne Beispiel im Maßstab und Großzügigkeit war. Weltweit, außer für Deutschland. Dann, sobald sie von verschiedenen Schriftstellern und Politikern darauf gestoßen worden waren, das Ausmaß des Hungers in Deutschland von 1946 zu verstehen, schlossen sie auch die Deutschen ein. Allerdings erst, nachdem Millionen unnötig gestorben waren. Diesmal nicht der berühmte Marshallplan, diesmal etwas völlig anderes. Nur angetrieben von großzügigen Empfindungen und hohen Idealen der USA und Kanadas, mit einiger Hilfe aus Großbritannien, Australien und Argentinien. Während der Marshallplan hauptsächlich eine Waffe zur Verteidigung Europas gegen den Kommunismus war, war dieser Plan von Hoover und King nur angetrieben durch die Notwendigkeit, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Die Motive lagen so tief, dass man sie kaum ausdrücken konnte. Ein kanadischer Minister der damaligen Zeit, Michel Sharp, sagte, als ich ihn fragte, warum es getan worden war, so machen wir es eben. Nach meiner Meinung wollte er damit ausdrücken, es liegt so tief in unserem Volkscharakter, dass es nicht gesondert davon beschrieben werden kann. Ich will damit nicht sagen, dass Kanadier oder Amerikaner in dieser Hinsicht besser sind als irgendjemand anders, sondern dass solches Mitgefühl so tief in allen Menschen steckt, dass es sogar das nationale Denken des Hasses der Kriegszeit überkommt. So wie die singenden Soldaten an der Westfront 1914. Hoover und King haben später gesagt, dass dieses erstaunliche Programm das Leben von über 600 Millionen Menschen in der Welt vor dem vorzeitigen Tod gerettet hat. Darunter Deutsche, Italiener und Japaner. Wenn der Erste und Zweite Weltkrieg die zerstörerischsten, nutzlosesten und rachsüchtigsten aller Kriege waren, dann war der amerikanisch-kanadische King- und Hoover-Plan die produktivste Tat menschlicher Großzügigkeit, die je bekannt geworden ist. Warum ist dieses erstaunliche Programm so wenig bekannt? Fast alle Historiker glauben, dass Krieg Geschichte ist und Geschichte Krieg, nicht viel mehr. Sie kümmern sich so wenig um unsere positiven Charakterzüge, dass sie sie, wenn sie auf sensationelle Beweise dafür stoßen, sie einfach ignorieren. Sie verkünden unsere guten Eigenschaften nur, um die Verbrechen zu rechtfertigen, die in deren Namen begangen werden. So ist dieses lebensrettende Programm in historischer Nichtbeachtung untergegangen. Es ist nie dargestellt worden durch irgendeinen anderen Historiker und wird es nie werden. Aber es lebt fort in großmütigen und freundlichen Programmen wie Ärzte ohne Grenzen, dem Internationalen Roten Kreuz oder der Weltgesundheitsorganisation. Jenseits der Bereiche der Regierung, die mit unserer betrügerisch erlangten Zustimmung regiert, leben wir von Träumen und Mythen, die wir aus vielen Gründen als Tatsachen betrachten. Einer davon ist, dass Teile unserer Geschichte so grausam und schandbar sind, dass wir, wie Johannes Heising, es nicht ertragen, an das zu erinnern, was wir gesehen haben. Ein anderer ist, dass es schwer ist, die Wahrheit zu verstehen und sich an sie zu erinnern. Unsere Erinnerungen spielen uns immer wieder Streiche, weil wir die Erwartung mit der Erfahrung verwechseln. Wir träumen oft vorher von einem künftigen Ereignis, einer Liebesgeschichte, einer Aufgabe, einem Urlaub, in dem wir hoffen, dass es glücklich machen wird. Und nachher, nachdem wir die Erfahrung mit allen ihren Freuden und Leiden hinter uns haben, streichen wir die Leiden aus unserem Gedächtnis, sodass wir in der Zukunft wieder die Freude der Glückserwartung haben können. Der Drogensüchtige hat eine anfängliche Glücksempfindung. Dann geht er durch Ekstase, Scham, Verlust und das leidende Verlangen, alles wiederzuerleben. Und dann stirbt er. Dieses geschieht Völkern ebenso wie Einzelmenschen. 1914 sahen Millionen Europäer dem kommenden Krieg freudig entgegen, weil sie die Ekstase des schnellen Sieges ersehnten, den ihre Führer erwarteten. Dann, nach Millionen Toten, Massentod durch Verhungern, einer weltweiten Epidemie und der Zerstörung von Reichen, wiederholten sie alles 1939. Wir hielten uns selbst zum Narren und vergaßen dann sofort, dass wir es getan haben, so wie Heising. Hier sehen wir einen Teil der Abläufe, die zu dem Ausspruch führen, Geschichte ist eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Aber dieses Zitat ist eigentlich nicht ganz vollständig. Es sollte heißen, Geschichte ist das, worauf man sich als aktuelle Lüge geeinigt hat. Denn Geschichte wird ständig revidiert und daher wird die aktuelle Lüge ständig erneuert. Der große Unterschied zwischen Ihnen und mir hier und heute ist, dass wir Siegermächte uns über unsere Lüge geeinigt haben und Sie, die Deutschen, noch gegen diese Lüge kämpfen und daher immer noch in jenem Krieg kämpfen. Sich an den Krieg zu erinnern, ist für Sie viel wichtiger als für uns, wo wir uns doch völlig einig sind, dass es der gute Krieg war, den wir kämpfen und gewinnen mussten. Unter den Siegermächten gibt es buchstäblich keine rationale Diskussion, sondern vielmehr eine prahlerische Selbstbeweihräucherung, während hier in Deutschland Entschuldigung, Zahlung und Nichtbekenntnis und Schuldbekenntnis jeden Tag neu auferlegt werden. Durch beschämende Darstellung in den Medien und durch Fragen, die Kinder ihren Eltern und Großeltern stellen, durch die Gegenwart des Siegers, der noch immer 100 Militärstandorte unterhält, und durch die Weigerung des Siegers, ihnen ihre Geschichte und ihr Gold zurückzugeben. Ja. Wir versammeln uns heute hier, in einem Raum, der nur auf Einladung zugänglich ist. um die sogenannte Freiheit der Meinungsäußerung auszuüben, die Ihnen und mir anderswo verweigert wird. Aber Sie können sicher sein, dass keine solche freie Diskussion stattfindet, irgendwo anders in dem weiten Gebiet der freien Welt, wo sie am meisten benötigt würde. In Frankreich, England, Kanada, USA, Australien oder sogar in Deutschland jenseits dieses Raumes. Vielleicht denken Sie in dieser Gesellschaft, gemeint ist die GfP, dass die Wahrheit Sie frei machen wird, wie Jesus sagt. Aber ich denke das Gegenteil. Sie müssen erst frei sein, um die Wahrheit zu finden. Aber Freiheit ist nur der Zustand, nicht getäuscht zu werden. Befreien Sie sich selbst von den Täuschungen über sich selbst, Ihre Familie, Ihr Land und Ihr Leben. Und Sie werden frei sein. Die Selbsttäuschung beginnt in Ihren Wünschen, in Ihrem Verlangen nach Glück. Aber die Freiheit beginnt, wenn Sie sich frei machen von Ihren Illusionen. Sie glauben, Ihre Arbeit sei wichtig für diesen Prozess. Und sie mag es sein, aber Sie selbst müssen frei sein von Selbsttäuschung. Frei wie ein Kind, das noch lernt, nach etwas greift und es festhält. Frei wie ein Baum, der Licht und Luft und Wasser aufnimmt. Frei wie alle Lebewesen in der Natur, die sich zu ihrer eigentlichen Art hin entwickeln. Ihre Arbeit ist wichtig für diesen Prozess, aber nicht dadurch, dass eine Geschichtsdarstellung durch eine andere ersetzt wird. Denn die meisten Geschichtsdarstellungen sind Lügen. Die Lüge endet, wo die Freiheit beginnt. Das wichtigste Wort im Titel Ihrer Gesellschaft ist Freie. Die wichtigste Tatsache in Ihren Schriften und Veröffentlichungen ist die Freiheit, wie ich entdeckte, nachdem ich meine Freiheit, die Wahrheit zu schreiben, verloren hatte. Als ich 1988 zum ersten Mal einen Verleger suchte, half mir der Schock des Neuen dabei, in aller Welt veröffentlicht zu werden. Ein berühmter amerikanischer Historiker, Stephen Ambrose, half mir bei der Veröffentlichung und brachte eine gute Rezension im Fernsehen und im New York Times Magazine. Dann vollzog er plötzlich einen Schwenk nach einem Besuch in der US-Kriegsakademie. Er berief eine akademische Konferenz ein, zu dem ausschließlichen Zweck, mich unglaubwürdig zu machen durch Desinformation, die er ableitete aus einer Serie von Büchern mit falschem Inhalt, die, wie ich Ihnen leider sagen muss, von der deutschen Regierung veröffentlicht worden waren. Es ist das bekannte Werk zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg, 1971 herausgegeben von Erich Maschke auf Veranlassung von Willy Brandt, damals Außenminister der Bundesrepublik. Diese Bücher machen ein Wortgeklingel mit akademischen Anmerkungen, sehen dadurch so grundsätzlich maßgebend aus und sind doch voll von Irrtümern, falschen Vorstellungen und Lügen. Sie sind schlimmer als wertlos. Sie führen uns von der wirklichen Geschichte fort durch Fälschungen, die dazu bestimmt waren, wie Brandt sagte, der deutschen Regierungspolitik zu dienen. Nun, ich sage Ihnen, nichts ist mehr wert als die Wahrheit, nicht einmal Regierungspolitik. Denn wenn es so wäre, würde das bedeuten, dass Wahrheit die Politik bedrohte. Und das würde die Regierung selbst bedrohen. Natürlich ist jede Regierung besser dran, wenn die Wahrheit ihr dienen darf. Der Traum, den ich auf der Universität hatte, den Juden zu helfen, ist nun auf andere Weise Wirklichkeit geworden. Als ich das Schicksal der unglücklichen Opfer der Tyrannei in den Rheinwiesenlagern verfolgte, wurde mir klar, dass die Opfer in meinen jugendlichen Träumen, im wahren Leben die Deutschen geworden waren. Es waren Deutsche. Ihr Deutschen. Ihr seid mein Schicksal geworden. Ich habe nicht nach Deutschland kommen können, um diese Rede zu halten, weil ich kürzlich 5 Tage auf der Intensivstation eines Krankenhauses verbracht habe. Dort war ich hilflos, im Griff ungeheuer starker Gewalten. Ich konnte nicht gehen, nicht selbst aufstehen, nicht atmen ohne einen Schlauch, meine Kleidung nicht selbst an- und ausziehen und ich trug einen Katheter. Ich war wie ein Mensch, der auf Eisenbahngeleise gefallen ist, aufsteht und wieder überfahren wird, noch einmal aufsteht und wieder überfahren wird, bis er schließlich nicht mehr aufstehen kann. Mir stellten sich Fragen wie, ist dies den Kampf wert? Können die Schwestern und Ärzte diese schwierige Arbeit tun? Warum will ich trotz solcher Schmerzen überleben? Wie wird das Leben aussehen, wenn ich dahin zurückkehre? Als ich aus dem Krankenhaus kam, wurde mir klar, dass ihr Deutsche als Volk durch das Stadium dessen gegangen seid, der genau solchen Tatsachen gegenübersteht. Tatsachen, die wie die Räder eines Eisenbahnzuges einen auf den Gleisen liegenden Menschen überrollen und ihn dabei niederwerfen, gleichgültig, wie oft er aufzustehen versucht. Ich kann mir jetzt mit tiefem Mitgefühl vorstellen, was Sie in Ihrer Stunde Null erlebt haben. Ihre jungen Männer verkamen in Todeslagern. Ihre Frauen wurden vergewaltigt und ausgeraubt. Ihre Bauten zerschlagen. Alles, was an Kultur in ihnen lebte, wurde angegriffen, beleidigt, gestohlen oder beschädigt, auf jede Weise, die die Siegermächte sich vorstellen konnten. Nur sehr wenige großzügige Seelen in Nordamerika hatten Mitleid mit ihnen. Erst als uns klar wurde, dass wir sie in unserem nächsten Krieg brauchen könnten, hörten unsere Regierungen und Streitkräfte auf, sie zu foltern. Bald wurden sie reich und stark durch ihre eigenen Anstrengungen, sodass einige in Versuchung waren, sich zu fragen, wie können wir Schlesien und die Saar wiederbekommen und dergleichen. Nein, sie konnten nicht. Angesichts der einen großen Tatsache, dass sie den Krieg verloren hatten und dass die Siegermächte nicht bereit waren, ihnen die Mittel zu gestatten, gegen sie Krieg zu führen. Sie waren gezwungen, Pazifisten zu sein. Ohne eine starke, angriffsbereite Armee konnten sie nicht an Rache denken oder an Wiedergutmachung irgendeiner Art. Wir in Kanada hatten von Anfang an, 1763, eine ähnliche Lage. Wir waren ein Staat, der aus 2 großen Niederlagen geboren war. 1759 durch die Niederlage der Franzosen, durch die Engländer bei Quebec und 1776 der Engländer durch die Amerikaner bei Yorktown. Die bunte Mischung aus geschlagenen Franzosen, englischen Flüchtlingen aus USA und den Eingeborenen von Kanada war sich bewusst, dass sie miteinander auskommen mussten oder ihr Leben unerträglich werden würde. Oder sie würden übernommen werden von den alles erobernden Amerikanern. Angesichts mächtiger Feinde mussten wir, wie sie, Frieden machen. Und so wie sie, nach dem Fall der Berliner Mauer, mussten wir geteilte Stämme vereinigen. Während ihrer Stunde Null 1945 stand Kanada auf der Seite der Sieger mit einem mächtigen Heer, der zweitstärksten Marine der Welt und dem einzigen zivilen Atomreaktor der Welt außerhalb der USA. Aber wir lehnten es ab, die Eroberrolle zu spielen und irgendeinen Teil Deutschlands zu besetzen. Stattdessen organisierten wir eine große Aktion der Lebensmittelhilfe, die Millionen Deutschen das Leben rettete. Großbritannien, für das wir 1939 in den Krieg gezogen waren, bat uns, Truppen nach dem fernen Osten zu entsenden und bei der Verteidigung des Empire mitzuhelfen, wie wir es 1939 getan hatten. Aber diesmal sagten wir nein. Wir würden England verteidigen, aber nicht das britische Empire. Wir hatten genug vom Krieg. Alle unsere Truppen kamen nach 1945 ein. Wir produzierten Transportflugzeuge statt Bomber. Und wir erfanden die medizinische Kobaltbombe, um Leben zu retten, statt die Atombombe, um es zu vernichten. So kamen Kanada und Deutschland aus sehr verschiedenen Gründen zu ihrer heutigen Position. Nur leicht bewaffnet und dadurch jedes Jahr reicher werdend. Wir kamen unter die reichsten, friedlichsten und am wenigsten auf Ausdehnung bedachten Länder der Erde. Sie haben bewiesen, dass sie gute Europäer sind, bereit, anderen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind, statt deren Schwäche zu eigenem Vorteil auszubeuten. Und wir in Kanada haben Krieg in Politik verwandelt, anstatt Politik in Krieg, wie es unsere Vorfahren taten. Wir mögen noch viel zu lernen haben, aber wir haben auch viel gelernt, was wir nun lehren können. Lassen Sie uns andere in Frieden anführen, statt anderen in Kriege zu folgen. Danke.